Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Eckpiet. Heute ist Donnerstag, der 2. Mai. Wir sitzen im Phonodrom. Draußen ist es so warm, im Phonodrom war es so kalt. Ja, hier ist ein Kühlschrank. Aber ist ja gut, wir trinken ja heute viel Weißwein, aber der ist auch vorgekühlt. Und ja, wir sprechen heute über, ja, wieder über Weihnachtspolen, aber diesmal über edlen Weihnachtspolen. Und zwar nicht aus dem Supermarkt, sondern vom Weingut. Weingut, das polnische Wort ist Winica und wir waren auf der Winica, auf dem Weingut Turnau. Genau. In der Nähe von Schwedt, also direkt auf der anderen Seite der Oder in Polen, also auf der Höhe von Schwedt, also sehr nördlich für Weinbau. Ja. In Deutschland wird da nichts mehr angebaut, unseres Wissens. Also nichts in großem Stil, sagen wir mal so. Versuchsanbau bestimmt, vielleicht auch ein paar Liebhaber, aber so richtig kommerziell glaube ich gar nicht so richtig. Ne? Ja, und das ist sehr interessant, dass da Wein angebaut wird und wir werden diesen Wein probieren. Das ist auch nicht ganz billiger Wein. Ja, wir werden auch vielleicht davon noch sprechen, warum der vielleicht nicht so ganz billig ist. Es ist jedenfalls aber was Gutes, also sehr edel und toll auch, dass das möglich ist, denn wir haben so, schon so gesagt, wenn man in die Pfalz fahren will, ist man 4 Stunden unterwegs. 6 Stunden unterwegs. Naja gut, aber wenn man sagt, wir nehmen den Wein von der Unstrut, dann schafft man es vielleicht in 3 Stunden. Ja, die Frage ist nur, ob der wirklich taugt. Ja. Und da ist man in, ja, knapp 2 Stunden. Ja, wir haben nicht mal 2 Stunden gebraucht von uns aus, gell? Ja. Das war relativ schnell zu erreichen. Das ist sehr schnell zu erreichen von Berlin aus und es ist einfach toll. Also es ist einfach, also wirklich so ein Weingut, wie man sich das wünscht. Das ist auch ein altes Bauernhaus aus der Zeit, als da eben noch deutsche Siedler waren, überwiegend. Und daraus ist jetzt dieses Weingut entstanden, richtig mit Keller, den wir auch besichtigt haben. Und das ist schon irgendwie toll. Also irgendwie was ganz Außergewöhnliches. Ja, für die Renovierung des Gebäudes haben sie natürlich erstmal die Ziegeln verwendet, die noch dort vor Ort waren im Dorf. Mhm. Aber für die vollständige Renovierung hat es natürlich nicht gereicht. Dementsprechend haben sie dann den Ziegeltyp natürlich dann über ganz Polen gesucht und auch gefunden, um dann das quasi das Gebäude wieder komplett zu restaurieren. Man merkt da, für dieses wieder Herstellen des Gebäudes ist auch richtig Geld reingeflossen. Ja, also, die haben da wirklich investiert. Ja. Ja, und auch der Weinkeller ist wirklich, sieht fantastisch aus. Ja. Ist natürlich auch Top-Technik und aber auch eben die alte Bausubstanz zusätzlich, aber auch noch mit Glas. Genau. Also das ist auch alles, dass man da alles sehen kann und so. Also das ist schon außergewöhnlich gut. Also die meinen es auch wirklich ernst, das merkt man. Das Ganze ist ja wirklich, wie gesagt, wieder aufgebaut worden mit neue Generation an Leuten. Die haben da auch mit deutscher Unterstützung, der Frank Faust ist da Unterstützer seit dem Jahre 2000 mit Aufbau des Weinguts. Das und ist ein Spross aus einer Winzerfamilie aus der Pfalz. Ganz genau. Und dementsprechend ist der da mit unterwegs. Das heißt, der berät da auch ganz viel und macht da halt die Unterstützung auch bei diesem Weingut mit, um halt auch da nochmal richtig das gute Know-how quasi abzugreifen. Und er ist ja auch, glaube ich, an der Weinbauschule, ist er, glaube ich, auch Dozent. Ich muss gerade mal nachgucken. Ja, und also jedenfalls ist das jemand, der weiß, was man zu tun hat. Genau. Ja, und dort hat man sich eben spezialisiert, auch durchaus auf besondere Weine, die wir jetzt auch hier haben. Natürlich auch Sorten, die auch etwas schwierigeres Klima gut überstehen. Natürlich hilft in diesem Fall der Klimawandel, ja. Aber es ist immer noch natürlich im Winter doch zu kalt. Ja. Und damit die Pflanzen überleben, wird der Weinberg geheizt. Genau. No, das kommt einem jetzt überraschend vor, ist aber sogar in Deutschland üblich. Gerade jetzt war es ja wieder in den Nachrichten, weil wir ja so einen frühen Frühling hatten und dann aber nochmal Wintereinbrüche, ja. Musste eben auch in der Pfalz und anderswo in Deutschland geheizt werden. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Also das häufige Verfahren, was man traditionell nutzt, auch so für Ad-Hoc-Beheizung, das sind so, ja, im Grunde so Lampen, genau. Also die man da in den Weinberg reinstellt. Genau. Sieht so aus wie so große, ja, wie so Mini-Feuerschalen, sage ich mal, die aber komplett zu sind. Da kann die Luft zwar von allen Seiten zwar rankommen, aber dass sie nicht umfallen und einen großen Brand auslösen, sehen die ungefähr so aus wie so kleine Feuerschalen. Und dann werden angezündet und natürlich die Wärme, die da produziert wird, hilft natürlich dann den ganzen gesamten Boden halt also den gesamten Bodenbereich zu erwärmen und dementsprechend halt, dass die Pflanzen keine Frostschäden bekommen. Das muss man relativ großflächig tun, damit es auch einen Effekt hat. Tornau nutzen noch eine weitere Technik. Genau, die andere. Genau. Ich glaube, es gibt nur die zwei. Ich weiß gar nicht, ob es die zwei gibt. Also die nutzen ja auch die Technik, dass sie, die haben Bewässerungssystem für die. Genau. Und dadurch, statt Wasser, kann man einfach dann warme Luft durchpusten. Und das dementsprechend ist das andere Verfahren. Genau, und den hast du halt dann erzeugst du halt dementsprechend aus diesen Leitungen, wo Wasser durchfließt, dann auch warme Luft und dementsprechend hilft es natürlich auch dem Weinreben beziehungsweise dem Weinberg halt nicht komplett abzukühlen, weil die sagen halt natürlich auch, dass da das Mikroklima schon sehr gut ist, gerade für den Bereich von Polen schon sehr, sehr auch vorteilhaft ist, aber wenn du natürlich doch immer starken Frost hast, dann kannst du da nichts. Den kannst du nicht haben, denn wenn der Frost ganz stark ist, dann ist natürlich so, dass die Triebe absterben, also wenn es bereits Triebe gibt, aber auch schon vorher, wenn im Winter der Frost zu stark ist, dann gehen die Reben ein. Ja. Genau, also das heißt, auch der Aufwand, dann den Weinberg zu betreiben, ist halt natürlich schon ein bisschen höher. Das heißt, man muss natürlich dann noch ein bisschen mehr, sage ich mal, Einsatz leisten als vielleicht sonst irgendwo, aber muss sagen, das lohnt sich. Sie sind auch in Polen eins der größten oder eins der größeren Weingüter, muss man ganz klar sagen, dass die auch, sage ich mal, eine Nummer auf dem Markt sind, das ist jetzt auch, glaube ich, nicht zu unterschätzen und man merkt es, glaube ich, ganz gut in den Produkten und in der Auswahl auch der Produkte, die sie da gemacht haben. Und natürlich, man sieht es natürlich auch, mit welchen Weinreben und Weinsorten sie auch arbeiten müssen, logischerweise. Du kannst natürlich jetzt, wenn du so ein Spitzenweingut bist und alles gut kannst, kannst du ja trotzdem nicht in diesem breiten Grad quasi jetzt anfangen, keine Ahnung, irgendeine hochempfindliche Traube halt zu züchten und dort anzubauen. Das lohnt sich halt nicht, aber mit den gerade viele moderne Trauben, die da zum Einsatz kommen, aber auch viele robuste, traditionsreiche Sorten. Daraus machen die gute Produkte, muss man ganz klar sagen. Ja, und wir beginnen auch gleich mit einem alten Bekannten, der allerdings auch eine Neuzüchtung ist. Aber Neuzüchtung heißt ja immer, das ist ja das Problem in Deutschland und das gilt natürlich dann in gewisser Weise auch dort, sind diese Neuzüchtungen ja meistens aus den 60er Jahren. Ja. Man hat ja ganz stark angefangen, am Ende des 19. Jahrhunderts gab es ja dieses Problem mit der Reblaus. Genau. Dann hat man angefangen, widerstandsfähigere Weine zu züchten. Dann gibt es halt noch andere Probleme, die aufgetreten sind. Der Mehltau und der echte und der falsche Mehltau und so. Und Pilze. Und man hat also versucht, gerade dann in den, das war so, das hat vielleicht auch was mit damit zu tun, dass man irgendwie sehr fortschrittsgläubig war, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, da hat man sehr viel gezüchtet, unter anderem eben hier so pilzresistente Sorten. Und ein solcher eine pilzresistente Variante vom Riesling ist der Johanniter, genau. Der allerdings einen sehr eigenen Charakter hat und gar nicht den Riesling jetzt ersetzen kann, weil es ein ganz anderer Wein ist. Na, es ist eine Kreuzung aus Riesling mit anderen Sorten Ruländer und Gutedel, also im Prinzip Riesling, Ruländer und Gutedel, und der ist in der Tat pilzresistent. Es gibt Ähnlichkeiten mit dem Riesling, vor allen Dingen was das Äußerliche angeht. Mhm. Vom Geschmack her ist ein bisschen anders. Genau. Und das werden wir jetzt auch erfahren, indem wir den nämlich einfach probieren. Genau. Bevor wir da weiter rumrätseln. Jetzt mache ich mal hier nämlich dieses neue. Wir haben ein neues Kellnerbesteck. Genau. Und genau, also sie haben sich entschieden, wir haben gefragt auch, warum, also hier gibt es Kork und dementsprechend haben wir auch gefragt, warum sie sich denn aktiv für Kork entschieden haben. Natürlich, das ist so ein Gesamtkonzept. Genau, passt erstmal zum Gesamtkonzept. Wie gesagt, ist auch hochpreisigere Weine. Ja, die sind alle hochpreisig. Und der Kunde fragt auch in diesem Segment nach und dementsprechend haben sie den Kork weiterhin im Bestand. Sie werden auch früher oder später, wir alle, irgendwann auf Longcap umsteigen müssen, weil wir hatten es ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Die Kork-Qualität, die man bekommen kann, wird zunehmend teurer und schlechter. Ja. Und dazu wird es auch noch was zu sagen geben hier, weil ich ja schon von diesem Wein getrunken habe zu Hause und da auch was festgestellt habe. Wir werden es gleich sehen. Genau, Mara kämpft noch mit der Flasche. Die Flaschen vom Design her sind eigentlich auch relativ modern gemacht. Wie gesagt, das ganze Weingut hat den modernen Betrieb schon, keine Ahnung, seit, ich glaube, wie viele Jahre gibt es die jetzt schon, aber auf jeden Fall nicht allzu lang. Das heißt, die haben da jetzt auch keine Heritage, den sie jetzt irgendwie mitnehmen müssen oder pflegen müssen, sondern die konnten da wirklich dann quasi jetzt so ein Reboot machen und sagen, hey, wir fangen mal mit modernen, nachgefragten Design an. Das Hauptetikett vorne ist so ein bisschen, ja, es ist oben, geht es spitz zusammen und ist relativ groß. Dann ist stilisiert das Haus, das in Haus, genau. Was auch abgebildet ist und was wirklich ein sehr schönes Gebäude ist, haben sie stilisiert in das Etikett übernommen. Das Etikett hat eben auch so eine Spitze, so ein Giebeldach. Genau. Eben. Und dieses Haus, was da reingeprägt ist, ist wirklich reingeprägt. Das heißt, man merkt es auch haptisch. Es ist komplett weiß gehalten. Unten steht dann die Sorte drauf, auf dem rechten und linken Flügel quasi stehen dann die Pflichtangaben drauf und die Angaben zum Alkohol und Flaschengröße und sonstige Angaben, die in Polen gemacht werden müssen. Und dennoch haben sie auf der Rückseite nochmal ein ganz kurzes kleines Etikett, wo halt nochmal die Informationen zum, beziehungsweise die Homepage da zum Wein. Da ist auch die Steuermarke drauf, ja. Mit dem polnischen Adler, die du nicht erkannt hast. Ja. Wir haben noch anderen polnischen Wein und dann meinte Heckbiet auch, das ist ein italienischer. Ja. Da hat er den polnischen Adler nicht erkannt. So. Wir trinken jetzt den Johanniter aus dem Jahr 2022, gell? Ja, also, die sind alle bis auf den Rotwein 2022. Genau, also die aktuelle Kollektion. Auch weil die anderen Kollektionen sind alle ausgetrunken. Das heißt, wir haben nichts mehr. Wir wollten gerne auch im Vergleich zum Probieren dort mal die Jahrgänge mal gegeneinander trinken. Ich glaube, ein oder zwei ist es uns das sogar gelungen. Aber der Rest ist alles ausverkauft. Das heißt also, das wird nachgefragt. Das wird nachgefragt, ja. So. Ja. Riechwein also, schon mal. Riechwein ist typisch für den Johanniter. Sehr aromatisch, sehr fruchtig. Mhm. Ja. Achso, das muss man vielleicht noch sagen, helle Farbe. Ja, sehr hell, ja. Die Flasche wirkt dann ein bisschen dunkler, ja. Dunkler, aber er ist sehr hell im Glas. Ja. Ja, Geschmack, sag was. Also, sehr fruchtig. Sehr fruchtig, genau. Sehr fruchtig, ist aber auch Trocken? Ja. Er hat so ein sehr schönes Spiel, also Harmonie zwischen Restsüße und Säure. Also ja. Es ist wirklich ein erfrischender Wein, aber die Trockenheit ist abgefedert. Genau. Also so ein bisschen eine da an reife Stachelbeeren, frischer Apfel, also ganz, ganz, vielleicht die Süße ist so ein bisschen, glaube ich, von einer richtig reifen Birne, so richtig saftig. Mhm. Ja. Aber du hast auch so ein bisschen, ja, du hast eine Säure, definitiv präsent. Also es macht es auch dementsprechend sehr, sehr angenehm zu trinken. Ja. Und es ist auch ein halbtrockener Wein, muss man vielleicht ganz klar nochmal dazu sagen. Das ist ein halbtrockener? Ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich finde, der ist schon trocken. Woher weißt du, dass das halt laut Homepage, aber es kann auch ein Übersetzungsfehler sein. Ich gucke jetzt mal auf der Original. Da steht hier auch drauf, Polish Semi-Sweet White Wine. Genau. Aber eigentlich finde ich, ist er vom Eindruck her, also er hat Süße, er hat aber auch Säure, es ist irgendwo dazwischen. Mhm. Also das, wenn da jetzt trocken drauf gestanden hätte, hätte ich es auch akzeptiert. Ja, hätte ich auch gesagt. Er ist nicht irgendwie, also schon mal gar nicht pappig, aber er hat eine Süße, aber er hat nicht so eine Süße, dass man glaubt, oh, das ist jetzt irgendwie feinherb. Genau, genau. Also er ist definitiv auf der, auch wenn er halbtrocken ist, ist er auf jeden Fall Richtung Skala, Richtung eher trocken. Ja. Sehr frisch ist der ist auch sehr lang anhalten. Also wenn ich getrunken habe, merke ich ihn auch im Abgang. Der Geschmack bleibt. Geschmack bleibt, sehr angenehm. Nicht super aufdringlich, aber dennoch absolut präsent. Ja. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, aber das ist auch jetzt ganz meckern auf hohem Niveau, dass er doch ein bisschen sehr, von der Farbe her, sehr, sehr flach ist. Also bei unseren Gläsern und bei unseren Lichtverhältnissen rein, wenn du das Glas falsch hältst, dann würdest du fast schon sagen, der ist fast komplett weiß, aber ist natürlich nicht. Aber ist auch wirklich schon sehr, sehr, sehr hell. Ja. Vorteil ist auch dank Wikipedia, dass tatsächlich Winterfrostfestigkeit da ist. Ja, deshalb haben sie den wahrscheinlich ausgewählt. Ja. Also hier steht, die Weine sind kräftig fruchtig, das passt, und haben Ähnlichkeit mit Riesling und Ruhländer. Ja, die Ähnlichkeit mit Riesling. Das ist zu fruchtig für ein Riesling. Das ist zu fruchtig für ein Riesling, genau. Also Ruhländer schon ähnlich. Sie bekommen bessere Bewertungen gegenüber Standardvergleichssorten. Ja, das würde ich auch sagen. Also ich bin ein großer Fan vom Johanniter. Wir hatten den ja in der Pfalz kennengelernt. Ja. So, wenn du dich erinnerst, war ein gut klein. Ja. Und da war ich ja schon sehr angetan. Der war da ja auch konkurrenzlos billig. Den gab es da ja irgendwie aus der Literflasche für ganz kleines Geld. Und dann hat jemand festgestellt, ein befreundeter Kollege aus Baden, der eben auch aus so einer Weingegend kommt und ich glaube sogar aus seine Familie ist da irgendwie auch im Weinbau tätig. Und der hatte mir Johanniter vom Staatsweingut mitgebracht. Die Universität von Freiburg hat ja eigenes Weingut, Staatsweingut. Und da war auch eine Flasche Johanniter dabei und der war auch trocken ausgebaut und ich fand den auch fantastisch, eigentlich ganz toll. Und und jetzt hier auch der Johanniter, also ich bin begeistert. Ich bin, glaube ich, jetzt großer Fan von Johanniter. Ich finde auch diesen ganz toll. Vor allen Dingen, weil man den wirklich beim Essen sehr breit kombinieren kann. Ja. Also das stimmt, der ist sehr, sehr breit einsetzbar. Also der passt zu scharfen Gerichten. Ja, der passt aber auch zu Fisch. Der passt zu Fisch. Der passt zu, was weiß ich, auch zu feineren Gerichten. Ja. Ich würde mir so einfallen, was Filigranes ist. Was fällt mir jetzt so gerade zu Filigranes jetzt ein? Ja, da musst du überlegen. Ja. Ich würde ihn sogar zu asiatischen. Ja, auf jeden Fall. Passt auch super zu Spargel. Spargel, jetzt gerade zur Spargelsaison. Das ist wirklich so ein, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz toller Spargelwein. Also das ist wirklich ideal für Spargel. Also selbst zu Grünspargel passt er super gut. Mhm. Also zu Weißen sowieso, aber zu Grün wird er auch super gut passen. Mhm. Also ich glaube auch, so ein Johanniter ist sehr, sehr breit einsatzfähig. Und ich glaube, man kriegt mit Johanniter auch eine große Menge an Leuten mit verschiedenen Geschmacksprofilen auch ganz gut eingefangen, weil ich glaube, da ist in dem Wein für jeden was dabei. Mhm. Ja. Ja, ich glaube auch. Mhm. Ah, interessant. Also in der Pfalz wird gar nicht so viel Johanniter angebaut. Mhm. Weißt du, wo in Deutschland der Johanniter am meisten angebaut wird? In der Ahr bestimmt, oder? Nee. Nee. In Baden? Top ist, also Baden ist zweiter Platz. Top okay. ist Rheinhessen. Ah, okay. Mit 17 Hektar an Rebfläche. Gut, das ist alles jetzt nicht viel ja, ja. im Vergleich. Und Baden mit 16 Hektar. Und dann lange nichts. Also dann erst wieder Franken mit 8. Ich dachte an der A. Und Pfalz 6. Und das ist die A hat nur unter 0,5. Okay. Praktisch gar nichts. Mhm. Also ich hatte irgendwie immer in meinem Kopf abgespeichert, dass Johanniter so aus der A-Gegend relativ bekannt und viel ist, aber scheinbar gar nicht. Nein, Hessen, Baden und dann lange nichts. Also dann erst wieder 8 Hektar Franken. Mhm. Ich habe es auch in Franken noch nicht gesehen. Und dann erst die Pfalz. Mhm. Also in der Pfalz, das war dann wirklich ein Zufallsfund. Okay. 6 Hektar. Ja, interessant. Ja. Ja, damit hat es ja nicht geendet mit unserer Weinverkostung. Nein, natürlich nicht. Nein, nein. Wir haben natürlich die Gelegenheit genutzt, nochmal uns komplett durch das Sortiment durchzuprobieren, weil als wir den Wein gekauft haben im polnischen Weinfachhandel, natürlich nicht alles zu probieren war und die hatten auch nur eine kleine Auswahl von dem Weingut hatten, weil sie natürlich noch andere Weingüter hatten. Aber da konnte man mal wirklich alles durchprobieren, was auch total nett und freundlich dort war. Ja, das war sehr nett. Und die Frau hat ja in einem auf uns eingeredet. Ja. Zum Glück hatte ich Heckpiet dabei, weil die in einem Fort in schnellstem Polnisch auf uns eingeredet hat. Und meine Duolingo-Kenntnisse sind nicht ausreichend, um meinem Fachvortrag über Wein zu folgen. Obwohl, wenn man weiß, worum es geht, geht es schon ganz gut. Ja, weil es war ja jetzt ein mir bekanntes Thema. Genau. Aber Heckpiet hat da geholfen. Aber das Gute war, wir waren an einem Samstagnachmittag da, im Januar, muss man ganz klar sagen, es ist nicht jetzt so die, glaube ich, die High Season für Leute, die zum Weingut fahren und Wein kaufen gehen. Das heißt, wir hatten da auch quasi eine Exklusivtour mit den Damen da vor Ort machen können. Die haben uns dann alles gezeigt, die haben natürlich ganz viel Zeit gehabt für uns und konnten uns halt alles zeigen und beantworten. Das war schon wirklich sehr nett, muss man sagen. Mhm. Interessant, ich stelle gerade fest, es gibt ein norddeutsches Weinbaugebiet, was ich noch nicht kenne. Uh-huh. Das Stargarder Land. Wo ist das denn? Naja, bei Stargard. Ja, gut. Mecklenburg-Vorpommern. Also interessant. Aber da wird kein Johanniter angebaut. Und das ist ja ganz nah an unserem. Also ich bin total, dass man bei der Gelegenheit noch alles entdeckt. Jetzt hatte ich endlich alle Weinbaugebiete durch in Deutschland und schon kommt ein neues dazu. Aber erst festgelegt am 1. Januar 2005. Okay. Also ganz neu, wirklich. Und das ist das Interessante, so bin ich nämlich gerade drauf gekommen. Ich wollte nämlich eigentlich, das steht auch in unserem Einladung, ich wollte eigentlich noch was über nordeuropäischen Weinbau erzählen. Mhm. Und diese Tradition ist ja abgerissen. Und hier kann man sehen, in Stargard war nämlich durchgängig Weinbau. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und dann hat man gesagt, so jetzt nicht mehr. Und hat erst 2002 wieder angefangen. Ich kann ja noch weiter nördlich was sagen. Meine Schwiegereltern waren jetzt gerade in Schweden. Mhm, ja, und da geht's bei denen mein nächstes Kapitel, aber du kennst dich aus, dann sag du. Genau, in Schweden wird ja auch Wein angebaut, in Südschweden. Genau. Und auch unter anderem zum Beispiel halt auch der Johanniter, der ist da auch sehr beliebt. Mhm. Genau, und das hat auch schon Tradition in Schweden. Da gibt's, also die mussten ja schon früher Wein haben und hatten da auch schon, da gibt es eine lange Tradition, aber der Wein soll nie so gut gewesen sein, weshalb ja dann die Schweden Wein importiert haben aus Frankreich über Bremen und das ist ja der Grund, warum Bremen so reich geworden ist und eben bis heute ein eigenes Bundesland, weil die eben in der Zwischenzeit so viel, so wichtig waren als Umschlagplatz für Alkohol und da war eben besonders Schweden. Mhm. der Abnehmer. Und ich habe von finnischen Freunden gehört, dass es sogar finnischen Wein gibt. Also es gibt wohl schon in Nordeuropa genug Weintradition, die aber dann nicht gut beleumundet war. Und jetzt macht der Klimawandel vielleicht da einiges wieder wett. Ja, und hier sowieso. Also wie gesagt, ich bin sehr begeistert. Ich wollte sagen, ne, man müsste in Deutschland auch nördlich jetzt was machen. Und da bin ich eben gerade drauf gekommen, dass es tatsächlich ein Weinbaugebiet gibt, ein neues, nämlich in Stargard. So, jetzt mache ich die zweite Flasche auf. Und zwar ein sehr seltsam eingefärbter Wein. Der wird so orange und hat auch den schönen Namen Ombre. Genau. Das ist meine letzte Flasche, da habe ich nämlich nur drei davon gekauft, weil die, weil der Wein sehr, sehr teuer ist. Eine habe ich verschenkt, eine habe ich getrunken. Und jetzt probieren wir die dritte. Ich glaube, der kostete 28 Euro oder ja, so die Flasche. Und das fand ich ein bisschen. War schon heftig. Also ich kann mal gucken, ich habe die Rechnung sogar noch mal hier raus. Da kommen wir dann jetzt vielleicht auf den Korken. Das ist in Ombre ist der gleiche wie hier. Du kannst ja mal was zum Korken sagen. Genau. Also man merkt halt, das ist also ein sehr feiner Presskorken. Ja, ist Presskorken. Ist Presskorken, genau. Ohne Deckel oben und unten. Also auch wirklich, also handwerklich sehr gut gemacht. Normalerweise hat man Presskorken mit so einem Deckelabschluss oben und unten, dass da wirklich dann die Struktur fest bleibt. Aber hier haben sie wirklich einen Aufwand betrieben, den Presskorken zu nehmen und auch ohne Deckel zu machen. Das ist schon, sage ich mal, der größere Aufwand, hat also bestimmt dann mal 15 Cent mehr gekostet. Und auf dem Korken ist auch mal das, das Weingut quasi, was auch auf dem Etikett abgebildet ist, sterilisiert nochmal drauf. Und ja, dementsprechend passt das. Ich guck grad mal. Eben wie gesagt, ein Presskorken. Also bei einer Flasche für 28 Euro bin ich Und hier ist auch das Etikett anders. Hier ist nämlich das jetzt nicht einfach nur so Reliefprägung, sondern auch noch eingefärbt. Genau. In so Bronze. Genau. Und Kupfer. Ein bisschen Bronze, Kupferbronze. Ja. So ein bisschen Kupferfarben ist auch der ganze Wein. Es handelt sich auch offiziell um einen Rosé. Mhm. Sie nennen ihn aber Ombre. Genau. Wir dachten als erstes, es wäre ein Orange-Wein. Das war so für uns. Die erste Überlegung, aber es war doch, also es hat ein Rosé und ich sehe gerade, ich habe nur meine Rechnung fotografiert, ich habe deine nicht fotografiert. Ich habe aber meine auch. Und kann ich nochmal nachgucken. Ja, also von der Farbe her sieht es aus wie ein Cognac. Ja. Whisky, ein Rum, also wirklich sehr, sehr amber, würde ich schon in der Farbskalierung sagen. Mhm. Wirklich ein sehr, auch also ein sehr schöner Farbton, muss man ganz klar sagen. Ja. Ein sehr schöner Farbton, auch wieder sehr edel. Die Flasche wirkt sehr edel. Das ist eben tatsächlich, das habe ich auch einen gleich verschenkt. Das ist wirklich etwas, was man gut verschenken kann. Ja. Also, das ist tatsächlich so ein, ja, ich würde mal sagen, ein Schenkwein. Mhm. Aber es ist auch ein Riechwein. Also ich rieche nach wie vor Trockenfrüchte. Mhm. Ich weiß noch nicht was, aber ich glaube so Aprikose, getrocknete Aprikose, so ein bisschen erinnert mich das daran. Mhm. Und ich weiß es nicht. Ja, was sagst du zum Geschmack? Also, sehr gut. Ist sehr, sehr fruchtiger im Geschmack als in der Nase. Mhm. Hat auch eine Fruchtnote hat er, ja. Genau. Und es bleibt sehr langenthaltend im Mund, also wirklich, aber hat eine relativ, sag ich mal, einen herben Abgang. Ja, einen herben Abgang, ein bisschen fast so eine Fassnote. Ja, ich hätte, sagen. Ja. Hier, Skin Fermented Dry White Wine. Mhm. Also er hat so eine herbe Note. Also von insofern passt es zum Cognac auch. Mhm. Also ich meine, das ist vielleicht auch insgesamt so intendiert, dass der eben auch so ein bisschen schmeckt, wie er aussieht. Ja, definitiv. Aber ich finde ihn sehr elegant. Also er hat wirklich so eine edle Note. Ich weiß nicht, was das dazu mich führt, das zu sagen, aber der ist so ein bisschen sehr elegant. Also für einen Weißwein, oder Quatsch, für einen Rosé, für mich ist ein Rosé so ein typischer Sommerwein, spritzig, fruchtig. Mhm. Aber hier ist eher so, sag ich mal, der bessere, angezogene Bruder, der hier gerade irgendwie nebendran steht, der zur Sommerparty kommt und sagt, nee, ich habe keine kurzen Hosen an und irgendein T-Shirt, sondern eher den Dreiteiler trägt, eine strenge Frisur gekämmt hat und sich da jetzt so nebendran steht und sagt, ja, lass uns mal was trinken. Und, weißt du, was Skin Fermented ist? Ja, eigentlich. Ah, Skin Fermented, ja doch, Skin Fermented, also hier bis auf der Traube gelegen. Ja, hat auf der Traube gelegen, daher kommt ja auch der Farbstoff, ja. Deshalb hat man ja Rosé, ja, weil das eben Rotweintrauben sind, die dann eben auch Farbe abgeben. Und und dadurch entzieht er der Farbe, der Schale eben nicht nur Farbe, sondern auch Tannine. Genau. Und die Tannine sorgen für diesen herben, leicht herben Geschmack. Mhm. Also finde ich sehr gut. Also auch schmeckt mir wieder auch sehr gut. Das ist auch wieder 22er, ja? Mhm. Ja, okay. Genau. 12,5%, so ist ein bisschen alkoholischer. Ja, was hat denn der erste gehabt? Haben wir gar nicht geguckt, hä? 9,5. Der war sehr leicht. Ja. Und jetzt haben wir einen, der doch ein bisschen schwerer wird. Ja. Wie würdest du ihn pairen? Also was sind das Essen, was du dazu anbieten würdest? Oh, also es ist kein leichter, super spritziger Rosé. Was würde ich denn dazu machen? Also ich könnte sogar ein Stück Fleisch mir damit vorstellen. Mhm, würde ich auch sagen. Also ich würde sagen Fleisch. Oder sogar, ich meine, wir sind ja in Polen, da gibt es ja diese fetten Bratwürste. Ja. Ich glaube, das würde gut passen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also definitiv, ja, mit Fleisch. Der hat nämlich Substanz, der steht ganz gut. Und ja, der hat Substanz. Und jetzt im Sommer, wenn man keinen Rotwein will, gerade für so eine helle Bratwurst ist vielleicht auch der Rotwein gar nicht so geeignet. Aber das würde gut passen. Ja. Finde ich auch. Passt sehr gut. Sehr lecker. Ja, ich finde den auch sehr lecker. Nur wie gesagt, ich finde ihn preislich ein Tick zu teuer, also zum Verschenken vielleicht, aber wenn ich den dauernd trinken würde. Ich gucke mal online, was der gerade hier an, was die wollen dafür. Na, bei Vivino. 65 Zloty. Das müsstest du mir jetzt übersetzen. Ich gucke gerade mal, warte mal. Ich rechne das mal kurz um. 15 Euro. Oh, da haben wir aber, glaube ich, mehr bezahlt. Hast du immer mehr bezahlt, ja? Wir haben, also ich habe für den mehr als 20 Euro bezahlt, meine ich. Okay. Also keinen 15 Euro, das ist... Also aktuell ist der Preis 15 Euro. Für den 22er? Nee, 22 gibt es nicht mehr, gibt nur einen 23er. Ah, ja gut. Das mag dann einen Unterschied ausmachen. Das ist ein anderer Jahrgang, also von daher... Ich guck mal, bei Vivino kann man ja auch alte Preise recherchieren. Hast du nicht deine Rechnung abfotografiert auf deinem Telefon? Ich dachte, ich hätte die hier, aber ich muss gleich nochmal gucken, nochmal bei meinen Fotos. Irgendwo müsste ich die haben. Also guck mal, am 27. Januar, als wir da waren, vielleicht. Weil ich habe auf jeden Fall meine abfotografiert, um mal zu sehen, wie die Kurse waren. Den hattest du nicht gekauft? Ich habe den nicht gekauft, nee. Ich guck mal schnell, vielleicht finde ich es ja doch noch. Dafür habe ich die teuerste Flasche, glaube ich, dort gekauft, den Pinot Noir, den wir auch gleich trinken werden. Da war nämlich die Flasche 120 Zloty. Also, müssen wir mal gleich mal gucken. Na, vielleicht habe ich es verwechselt mit dem Süßwein. Das kann sein, ja. Könnte sein. Also, das will ich jetzt nicht beschwören. Ich dachte, das sei der teuerste, aber... Also, gibt es mal das Scannerbesteck, dann mache ich mal den nächsten Wein auf. Hier steht, bei Vivino steht es... durchschnittlicher Preis 22 Euro. Verfügbare Preise beginnen bei etwa 30,60 Euro. Also das war über 20 Euro. Also ich weiß nicht, was du da jetzt... Ich habe jetzt gerade auf der Homepage für den geguckt und das war der. Das ist aber der neue. Ja, der neue vielleicht, ja. Ja, Rebsorte ist übrigens Solaris. Genau, Solaris, stimmt. Genau. Ja, also auch eine ganz neue Rebsorte. Aber also ganz neu heißt aus den 70er Jahren. So, aber das mit dem, die Flaschen aufzumachen mit diesem. Ja, das ist nicht einfach. Ach, das ist ein bisschen. Nee, das ganze Cap kriegst du nicht. Ja, doch. Oh, ah, hallo. Die ganze Cap abgeschoben. Ja. Und hier ist, glaube ich, gucken wir mal, was da für ein Korken drin ist. Also wir kommen jetzt zu dem ersten Rotwein im Sortiment. Mhm. Und zwar haben wir hier einen Pinot Noir. Oh, der ist aber auch, der Korken, die sind aber auch ziemlich dolle feste, ne? Muss man schon sagen. Mhm, sitzt gut drin. Sitzt wirklich gut. So. So, jetzt müssen wir natürlich noch dazu sagen, der Rotwein ist natürlich älter. Der muss ja erst noch im Fass lagern. Genau. Und so. Der ist jetzt von 2020. Das ist genau. der derzeitig verfügbare Jahrgang, beziehungsweise zwischen dann vielleicht schon 21. Genau, nee, auf der Homepage ist noch, also 2020 zu haben. So, müssen wir dein Glas ausspülen. Ich mache auch mal eine Spülung. Ja. Ich spüle das einfach rum hier. Ja, ich auch. Und dann gucken wir, was wir jetzt hier haben. So. Ich bin gespannt, was du sagst. Jetzt würde ich doch vielleicht auch nochmal, weil der andere hat ein bisschen so einen Nachgeschmack. Ich würde mal hier von unseren Chips nochmal was nehmen. So. Doch, wir sind doch sehr schön knackig. Ja, wir haben jetzt einen Pinot Noir aus dem Jahre 2020. 11%. Wie gesagt, das Flaschendesign ist quasi gleich, außer dass es jetzt, glaube ich, ist es eine andere Flasche als die Amber-Flasche? Nee, das wirkt nur so, weil die dunkel ist halt. Aber ansonsten gleiches Flaschendesign. Von der Farbe her wirklich so eine Mischung aus Blutrot und Rost, würde ich sagen. Das ist aber eine dunkle Flasche. Also ja, ist eine dunkle Flasche. Ein Braunglas, aber sehr dunkel. Ja. Und auch schwer, die Flasche. Ja, genau. Die anderen Flaschen wirken leichter. So. Oh, eine Nase. Ein Riechwein. Ja. Ah. Also auch für mich eigentlich ein Kaminwein schon. Mhm. Oh, sehr schön. Sehr schön. Oh, ist der gut. Oh ja. Warum habe ich den nicht gekauft? Weiß ich nicht. Oh, der hat aber wirklich so eine schöne Note. Also erstmal ist er nicht ganz so dunkel. Von der Farbe finde ich. Ich finde schon. Also er ist dunkel, aber habe ich schon mal dunkler reingesehen. Und er ist. Ja, ich hatte ihn dunkler erwartet, weil die Flasche so dunkel ist. Er ist aber sehr fruchtbetont, also so Waldfruchtartig. Ja, ja, so genau. Beeren. Ja, ich finde auch. So Waldbeeren, Walderdbeeren, Kirschen, so richtig reife Kirschen. Ja, toll. Mit 11% auch relativ wenig Alkohol. Das stimmt, für so einen Rotwein. Aber im Fass ausgebaut, man hat so Fassnoten. Das war wahrscheinlich der Grund, warum ich ihn nicht gekauft habe. Aber ich finde, er ist top. Also jetzt schmeckt er mir noch besser als vor Ort. Achso, ich habe ja noch. Aber schon nachnehmen. Ich finde, also er ist auch sehr langanhaltend, im Mund sehr präsent. Mhm. Aber er kommt einem nicht staubig vor, er kommt einem sehr modern vor. Also sehr modern als Rotwein. Ja, das stimmt. Er hat auch natürlich gewisse Tannine. Ja, die hat er auf jeden Fall. Und das ist, also er ist tatsächlich. Er wirkt sehr mediterran, finde ich. Finde ich auch. Also wenn man jetzt sagt, wir brauchen jetzt schnell noch einen spanischen Wein aus der Nähe von Schwedt, dann ist man hier richtig. Aber es ist ein spanischer Wein in der Nähe aus Schwedt, der einem nicht die Augenlider so runterzieht beim Trinken. Der nicht so schwer wirkt. Der ist relativ kommt ein leichter vor. Das stimmt, der ist ja auch etwas heller, auch wenn du das anders siehst, als der spanische Wein. Und er ist auch leichter. Er hat ja auch nur 11%. Aber wir haben ja spanische Weine mit 13,5%. Aber ich finde, er schmeckt alkoholischer als 11%. Also ich finde, er schmeckt intensiver. Also für 11% hätte ich jetzt nicht eingeschätzt. Ich dachte, er hätte mehr, weil er so ein bisschen doch etwas breiter ist. Mhm. Ja, könnte sein. Aber wirklich sehr, sehr gut. Toller Wein. Den kannst du zum Solo-Trinken benutzen. Kann man zum Solo-Trinken benutzen, ja. Aber eine geile Käseplatte und ja. Der Tag gehört dir. Also es ist eigentlich, es ist tatsächlich, ich glaube, der Bezug zum Käse ist richtig. Also ich glaube, es ist wirklich so ein Käsewein. Genau, also auch zum Schafskäse oder zum Ziegenkäse. Ja. Also kannst du schon einen intensiven Käse hinstellen. Blauschimmel, Rotschimmel, irgendwas in der Richtung. Da kannst du schon ganz gut dazu nehmen. Ja, ich habe ja jetzt aus Spanien wieder diesen Tarta de Casar mitgebracht. Und da würde der auch gut zu passen. Also könnte man wirklich gut zusammen trinken. Mhm. Ja, mit diesem Käse. Ich finde die Farbe so ein bisschen interessant. Also wie gesagt, wenn ich oben ins Glas reingucke, sieht er mehr aus wie so ein, wie gesagt, wie so ein bisschen Amber-Rostfarben. Von der Seite finde ich den doch sehr, stimmt, der ist dann, wenn du so ein bisschen kippst, ist es doch sehr hellrot. Mhm. Aber wenn du von oben reinguckst, ist er doch sehr dunkel, ich weiß auch nicht. Ja. Können auch unseren Gläsern jetzt auch hier liegen. Das kann natürlich sein, ja. Aber ich finde geschmacklich echt wirklich, wirklich gut. Also langanhaltend, schöner Abgang. Mhm. Sehr, also auch sehr vollmundig, das merkt man wirklich. Mhm. Und ja, reife Waldfrüchte, Kirschen, das ist wirklich sehr gut. Aber auch irgendein Gewürz ist auch dran. Also irgendwas Weinhardt. Ja, genau, das stimmt. Anis oder sowas. Oder ja, so ein bisschen Anis, Sternanis-mäßig ist da irgendwie mit drin. Also. Mhm. Ja. Ja. Ah, hier ist der Ambre. Ach, das ist ja ein Foto von mir. Ich bin hier schon der. Ich bin schon die Referenz bei Vivina. Okay, alles klar. Ja, der Ambre ist bei Vivino auch mit 3,8 top bewertet. Okay. Obwohl Vivino meint, dass es kein Wein für mich sei. Und hier schreiben sie in den Reviews, es sei ein Orange-Wein. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir waren jetzt schon beim Rotwein. Ich wollte den Pinot Noir fotografieren und da habe ich festgestellt, dass ich den Ambre noch nicht bei Vivino habe, deshalb musste ich das schnell noch nachholen. Aber ich mache jetzt sofort den Pinot Noir und entschuldige mich für die Verwirrung. So. Oh, den hat er nicht. Oh, bist du the first of the kind? Das, ja. Das kann nicht sein. Ich versuch's nochmal. Tja. Nee, wir haben es nicht. Das ist ja seltsam. Gut, dann werde ich mal das eingeben hier. Denn ich meine, den schon gesehen zu haben, als ich den anderen ausgewählt habe. Und klar, der kann das nicht lesen, weil das eben hier nur so geprägt ist. Ja, das kann natürlich gut sein, ja. Dann kann natürlich die künstliche Intelligenz ist nicht. Da ist er. Ich wusste, dass es den gibt. Der ist von 2020. Auch top bewertet 3,8. Mhm. 26 Euro. Durchschnittspreis. Was ja, hattest du gesagt? Genau, 120 Slotty, ja. Das passt. Ja. Prima Daumen, ja. Ja, ist verhältnismäßig teuer. Mhm. Aber gut, wenn ich jetzt hergehe und nehme so einen Spanier, Bordeaux. Genau, bist du auch nicht. Also Spanier ist vielleicht ein Ticken billiger. Mhm. Aber ein Bordeaux kriege ich nicht darunter. Nee. Kriege ich nicht darunter. Und da schreiben die Leute hier übrigens auch. Bordeaux Color with a hint of brown, raspberry, blackcurrant, ja, blackcurrant, and hints of cinnamon, finde ich auch. Genau, ah, cinnamon, okay. Ich hätte jetzt eher an Sternanis gedacht, aber gut, das passt. Nice Polish wine with decent finish, ja. Mhm. Es ist tatsächlich decent finish. Very positive surprise. Quite unique. Ja, wir sind auch sehr surprised. Es ist wirklich hier Italiener. Und einer der Top hier mit über 800 Ratings. Mhm. Und das ist schon klasse hier. Also das sind wirklich Leute, die dann auch eine gewisse Erfahrung haben und die das top raten hier. Mhm. Also wirklich. Also die Bewertungen sind alle im oberen Bereich. Mhm. 3,9, 4,0, 4,3. Das ist, das muss man ja bei Vivino immer so einordnen, die sind sehr kritisch. Mhm. Da sind immer da, also da über drei zu bekommen, da muss der Wein schon gut sein. Also die sind wirklich sehr, sehr kritisch. Genau, es gibt immer jemanden, der nörgelt. Es gibt immer und, jemanden. Und bei so einem Ergebnis, da kann, das kann sich schon sehen lassen. Mhm. Excellent Wine, ja. Medium Body, Moderate Tannins. Naja, also die Tannins fallen schon auf. Ja. Aber, ja, auch Cassis, das stimmt, das ist es. Also, top, top, top, top. Mhm. Ja. Und hier auch liest man von, bei den Leuten, dass es eben so, Zufalls, so ein Zufallsfund war, als sie gerade in Polen unterwegs waren. Ja. Ja. Interesting proposition when you are in Poland. Naja, gut. Ja. Nö, ist wirklich toll. Also kann man auch mit gutem Gewissen trinken. Ja, kann man auf jeden Fall. Also ist wirklich, wirklich schön. So. Ja, dann mach mal den, die kleine Flasche auf, die auch teuer ist, aber nur klein. Das ist ein Süßwein, das habt ihr in der kleinen Flasche. Genau. Und zwar ein Eiswein. Ja, ein, genau, mit... Du stehst drauf, 8,5%. Mhm, also auch sehr wenig Alkohol, dafür eben wahrscheinlich sehr viel Zucker. Mhm. Ich habe ihn, seit wir dort waren, noch nicht getrunken. Das ist die erste Flasche. Ich habe gleich 6 Stück davon gekauft. Mhm. Und hat sie aber noch nie, weil noch keinen, also für so Dessertwein braucht man ja mal einen besonderen Anlass. Ja. Und ich hatte noch nicht Gelegenheit dazu. Also ist ja wirklich ein typischer Dessertwein. Und fand den aber dort vor Ort sehr lecker, deshalb habe ich ihn auch gekauft. Und jetzt bin ich gespannt. Ich auch, ich muss das mal neutralisieren. Ja. Bisschen was am Wasser trinken. Also das ist wieder ein Weißwein. Trinkt ja erst Weißwein, dann Rotwein, aber die Süßweine muss man ganz zum Schluss nehmen. Genau, sonst, also sonst nichts mehr schmeckt. Ich muss auch nochmal, glaube ich, einen Chip mal zu mir nehmen. Und das Besondere ist halt, in Deutschland ist der Eiswein inzwischen rar geworden. Ich habe ja noch die letzten Flaschen vom Winzer Darting, der ja spezialisiert ist auf Eisweine, aufgekauft. Und die Frau Darting hat ja gesagt, es geht nicht mehr. Wir können es wegen des Klimawandels in Deutschland nicht mehr machen, weil einfach das... wann kommt das Eis? Eiswein geht halt nur... Die Idee beim Eiswein ist ja eben, dass das Eis Feuchtigkeit entzieht, also eine Art Gefriertrocknung. Genau. Und dann bleibt die Süße zurück. Ja. Und da hat man halt einen höheren Zuckergehalt. Und früher, als das mit dem Zucker auch schwierig war, wegen der fehlenden Sonne, hat man das dadurch eben kompensiert. Und heute kann man das nicht mehr, weil man, ja, wann soll das Eis kommen? Das kommt vielleicht erst im Februar, aber man muss irgendwie, also früher kam das Eis Ende Oktober, Anfang November, dann hat man bis dahin gewartet, das Risiko auf sich genommen und dann geerntet. Aber im November gibt es halt oft noch gar kein Eis. Genau. Und deshalb ist das wirklich ein großes Problem geworden. Und wie gesagt, die Datings, die darauf spezialisiert waren und wo ich ja noch die letzten Flaschen für Unsummen aufgekauft habe, die machen das nicht mehr. Mhm. Oh. Da bietet sich eben in Nordeuropa jetzt eine neue Chance, weil das eben doch dann, ja, die Gegend ist, wo man dann noch Eis erwarten kann. Ja. Und das ist ja eben der Punkt. Und ja. Gut, dann probieren wir mal. Bin auch gespannt. Also in der Nase schon mal. Schöne kleine Flasche, auch wieder das ähnliches Design, aber jetzt in klein. Dann gucken wir mal. Also in der Nase. Übersetzen, da steht Slachetne Sbjur draus. Sbjur, genau. Also ist quasi die edle Auslese. Mhm. Sbjur ist die Lese oder die Aus, also das Lesen. Oder abpflücken. Oh, ja. Und sehr hell. Ja, sehr hell. Sehr hell. Genau. Chardonnay Sbjur heißt eigentlich könnte man auch sagen, die edle Sammlung. Also vielleicht Auslese ist vielleicht das falsche Wort, oder die Lese ist eher die Sammlung. Ja gut, also die Lese und Sammlung, sage ich. Ja. Genau, zum Also da wirklich die feine. Na, wahrscheinlich wirklich Auslese. Ja, ja, genau. Also Auslese passt eigentlich. Oh, sehr schön. Ja, wirklich. Oh ja. Ganz ausgezeichnet. Aber. Sehr fruchtig. Aber auch eine schöne Säure. Ja, ist noch eine Säure drin. Es ist sehr nicht schön. Pappig. Ja. Also man merkt die Süße, aber es ist nicht pappig, weil da noch so ein Säurespiel drin ist. Also das finde ich tatsächlich sehr gelungen. Mhm. Ja. Ja, es ist. Oh ja. Auch der zweite Schluck macht Spaß, weil er denkt, dass es dann doch zu süß ist, aber nee, ist es nicht. Es kommt eine schöne Säure zum Schluss. Das Ganze schön wegpuffert. Mhm. Bisschen was Herbes, so ein bisschen frische Grapefruit, würde ich sagen, irgendwie so im Geschmack. Ja, ist noch was Herbes. Ja. Mhm. Nicht so extremes, vielleicht keine Zitrone oder so. Ja, bisschen Birne, würde ich fast sagen. Birne, ja. Mhm. Ich gucke, nehme noch mal einen Schluck. Muss ja nicht mehr Auto fahren. Und wie gesagt, der ist mit so wenig Prozent, 8,5, das ist leicht. Ja. Ja, Birne finde ich eigentlich, passt ganz gut. Ich glaube es auch, ja. Birne ist wirklich ganz gut. Weiß man da was über die Rebsorte? Müsste ich jetzt mal auf der Homepage von denen gucken, ganz ehrlich gesagt. Ich habe nicht. Doch, hier steht was drauf. Mhm. Solaris. Solaris, ja. Stimmt, hat sie uns auch gesagt. Ja, hat sie uns auch gesagt, ja. Genau. Ja, toll. Ja, was, guck mal, was der Preis dafür war. Weißt du es noch? Ich weiß es nicht mehr, aber es war nicht billig. Mhm. Ich kann ja hier bei Vivino noch mal gucken. Guck mal, weil ich habe gerade hier. Ach ja, das kann ich überhaupt mal machen. Ich hatte den ja noch gar nicht eingegeben bei Vivino, weil ich ihn ja auch noch nicht getrunken habe. Also du kannst ihn nicht mehr bei denen kaufen, also ist ausverkauft. Ja, aber das macht ja nichts bei Vivino. Weil ich weiß, aber darum haben sie auch keinen Preis auf der Homepage, das ist das Problem. Ja, aber bei Vivino werden ja auch die historischen Preise genannt. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass man das Etikett auch sehen kann. Ja, not quite sure. Genau, aber er ist da, weil der vorhin falsch angezeigt wurde. Ich gib's mal ein. Ah, sie haben sogar auf ihrer Instagram-Seite, kann ich mal verlinken von denen, sieht man sogar, dass die nutzen wohl beides. Die haben wohl die Feuer gelegt und zusätzlich über das Bewässerungssystem den Weinberg geheizt. Ich kann es ja mal verlinken für jemanden, der es interessiert. Ist auch wieder 22. Okay. Ja, durchschnittlicher Preis von Vivino-Nutzern 20,28 Euro. Ja, das kann hinkommen. Finde ich auch. Also, ist auch für ein. Der wird mir auch empfohlen. Das ist mein Match, steht hier. Aber auch hier wieder Top-Bewertung. Also. 4,2, 4,6, 4,5, 4,5. Also das ist schon für Vivino. Und die Durchschnittsbewertung ist 4,2. Das ist schon krass. Also das ist krass viel für Vivino. Also. Ich muss sagen, im Verhältnis ist der Preis auch okay. Er ist nicht, ist jetzt nicht besonders krass, nicht günstig, nicht teuer. Es ist okay. Ja gut, also ich muss dazu sagen, die Eisweine, die ich bei Nati gekauft habe, waren gut, außer Konkurrenz. 50 Euro. Ja, ja, ja. Ja, nicht außer Konkurrenz. Ja, ja, klar. Also die, die kleine Flasche 50 ich Euro. Ich weiß, da klar. Aber ich meine, für die Winzer ist das Risiko so groß. Ja, ja. Also das muss irgendwo im Preis niederschlagen. Ja. Also finde ich auch toll. Toller Abschluss nochmal von dem. Ja, ganz toller Wein. Nee, also wirklich, wirklich außergewöhnlich. Ja, Fazit. Also ich muss sagen, bin nach wie vor begeistert. Also als wir im Januar da waren, fand ich es schon super gut. Und jetzt nochmal ein bisschen Abstand nochmal probieren. Hat mich mein Gefühl nicht getrügt. Es ist nach wie vor tolle Weine. Also schmecken wirklich gut. Haben auch eine gewisse, sind auch sehr facettenreich, muss man ganz klar sagen. Ja. Wir haben jetzt vier komplett vom sehr unterschiedlich getrunken, genau vom Stil her. Sehr unterschiedlich. Handwerklich alle toll gemacht, muss man wirklich sagen. Kannst du nichts sagen. Kann man nichts sagen. Ja. Ist wirklich einmal frei. Und ja, mich hat das überzeugt, muss ich sagen. Ja, mich auch. Ich würde jetzt, wenn ich, muss ja gleich noch sagen, bevor ich das sage, was ich jetzt sagen will, sag du, was ist dein Favorit? Also, ich bin ja nicht so ein großer Rotwein-Fan, aber ich bin sagen, Johannitas für mich Nummer eins. Mhm. Dann würde ich auch direkt den Pinot Noir nehmen. Mhm. Dann den Süßwein, weil klar, Gelegenheit ist dafür schon mal da, aber ich bin jetzt nicht so groß. Ich finde den Rosé ist halt nicht mein Typ Rosé. Ich finde den super lecker, weil es halt so ein erwachsener Rosé ist. Ich bin eher der Fan der frischen, spritzigen. Ich finde den handwerklich super gemacht, aber es ist so nicht mein Typ Wein. Das wäre so meine Reihenfolge. Ja. Also ich sehe es ganz ähnlich. Ich würde auch jetzt, ich habe ja drei Flaschen von dem Ombre gekauft. Ja. Eigentlich zum Verschenken, aber ich habe jetzt nur eine davon verschenkt. Ich würde den nicht wieder kaufen, den Ombre. Also es ist dann doch nicht mein Wein. Also den habe ich auch jetzt sozusagen am Ende, obwohl das wirklich auch ein Top-Wein, also wie gesagt, zum Verschenken. Also es ist nicht etwas Schlechtes, was man verschenkt, sondern wirklich ein Top-Wein. Für mich ist auch der Johanniter ganz oben, auf jeden Fall. Und dann würde ich aber im Gegensatz zu dir doch sagen, der Süßwein ist es. Ja. Ja. Dann der Pinot Noir, den ich nicht gekauft habe. Ich würde vielleicht beim nächsten Mal den Pinot Noir kaufen, statt des Ombre. Und ja, also auf jeden Fall. Also ich finde den Süßwein auch sehr, sehr schön. Das ist so ein Wein, der auch vielschichtig ist. Ja. Es ist ja oft so bei den Süßweinen, da kauft man eben so einen Süßwein, der ja oft teuer ist. Ich sagte ja schon bei Dating, 40, 50 Euro muss man schon hinlegen. Oder auch, ich habe von Winning aus Deidesheim auch Süßwein, auch im gehobenen Preissegment. Aber ich finde, dieser hier hat wirklich so eine Komplexität durch dieses Spiel mit Süße und Säure. Und die Fruchtnoten, dass ich sagen würde, das ist wirklich jetzt für 20 Euro oder 22 Euro, was auch immer, das ist es eigentlich. Das will man eigentlich haben. Und das ist wirklich absolut außergewöhnlich und deshalb eben sehr zu empfehlen. Natürlich gibt es viele, die sagen, Süßwein passt mir nicht. Ja, klar. Aber wenn man Süßwein mag, dann möchte man eigentlich so haben. Dann möchte man nicht so einen pappigen haben, sondern einen, der auch eine gewisse Komplexität hat. Und das sieht man hier. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich toll. Also muss man einfach mal jetzt hier die Verantwortlichen in dort vor Ort, wie heißt der Ort? Marienthal heißt er auf Deutsch. Wie heißt er auf Polnisch? Der heißt auf Polnisch, warte, ich muss gleich mal hier reingucken. Moment, ich muss auch nach. Baniewice. Ja. Baniewice, also das kleine Bani ist ja der Nachbarort, Bahn auf Deutsch, weil da mal die Eisenbahn langfuhr, jetzt leider nicht mehr. Sonst könnte man mit dem Zug dahin. Aber es ist wirklich, also toll. Also das ist eine echte Leistung, sowas hervorzubringen. Und man sieht ja, der Aufwand, der betrieben werden muss, ist groß. Aber ich denke, das lohnt sich. Ich glaube auch, der Fortschritt des Klimawandels wird es, glaube ich, noch attraktiver und vielleicht auch nochmal möglich, nochmal andere Weinreben nochmal zu kultivieren und sicherlich da auch gute Weine dazu zu bauen. Also ich glaube schon, dass die Region eher Potenzial hat nach oben. Ich denke auch. Und das ist eigentlich schön, dass man da auch was draus macht. Denn ich meine, das ist ja schon eine Gegend, die eigentlich eher ärmlich ist. Ja, ja, definitiv, ja. Und dann kommt diese ganze Problematik, dass die Leute, die da wohnen, dann vielleicht nach Deutschland zum Arbeiten gehen und dann das ist so eine reine Schlafgegend. Ja, ja, genau. Ja. Überhaupt Landflucht. Also wir haben es ja auch ein bisschen gesehen. Wir sind ja dann noch so dann am späten Nachmittag, da war es ja noch hell, da durch die Dörfer gefahren und es sieht alles sehr trist und verlassen aus. Und da was draus zu machen, finde ich schon toll und das ist ein gutes Programm. Also man kann eigentlich auch die Leute nur unterstützen. Mhm, definitiv, ja. Ja. Ja. Gut. Finde ich auch gut. Ja, super. Ma, vielen Dank. Ja. Vielen Dank dir. Für unsere Zuhörer fürs Zuhören. Und wir sind bald wieder da. Ja, haben wir irgendwas auf dem Schirm? Wir haben immer noch Baiju. Ja, wir warten noch auf Termin und dann gehen wir mal das Thema an. Ja, es interessiert mich auch sehr. Also ich habe jetzt schon ein bisschen was gelesen, aber es ist natürlich ein Thema, wo man wirklich schwer nur Zugang findet. Ja. Deshalb, also wenn uns da jemand noch helfen könnte, wäre das sehr gut. Ich habe mal die Lisa Ernst angeschrieben, die uns da auch das Zeug vermittelt hatte, ob sie da, entweder sie selbst oder jemanden aus ihrem Umfeld, da uns mal zu einer Folge zur Verfügung steht, um uns dann das Thema nochmal richtig zu zeigen. Ja, ansonsten, die BASF hat mir gerade ihr Frühjahrspaket geschickt. Sehr gut. Also da haben wir dann auch noch was. Mhm. Ich habe es noch gar nicht geöffnet. Ich habe es gerade erst entgegengenommen. Mhm. Es gab wieder gestern da Nahkampf mit dem DHL-Boten, der mir das nicht übergeben wollte. Oh, es ist einfach, es ist in Deutschland alles so schwierig. Ja, und verschicken und empfangen so einfach wäre. Hm? Naja, der hat halt, meine Klingel ist im Augenblick kaputt. Ah, okay. Und ich habe extra, ich hatte ja den Leih verfolgt und extra gedacht, okay, bevor da irgendwas, also die Tür unten ist offen, man kann also rein, aber bevor der jetzt irgendwie klingelt und keiner antwortet, schreibe ich einen Zettel an die Tür, Klingel kaputt. Ja, und dann hat er nicht, dann kam er an und ich konnte es halt von oben sehen, wie er zur Tür ging und wieder wegging. Ja. Moment mal, bin ich direkt runtergestürmt und hinterher. Und dann meinte er, ja, nö, also wir müssen nicht nach oben gehen. Da stand ein Zettel Klingel kaputt. Da sag ich, warum stand der da? Ja. Ja, nee, aber nach oben, wir können ja nicht nach oben gehen, dann ist da keiner da, das kostet jetzt viel zu viel Zeit. Mhm. Ja. Ja. Also es war wieder schwierig, aber ich habe das Paket bekommen. Und man kann das halt nicht, die geben das nicht bei den Nachbarn ab und liefern das nicht an irgendeine Packstation, weil es Alkohol beinhaltet. Das ist halt in Deutschland alles so. Oh. Naja, gut, aber ich habe es bekommen, das Paket. Das ist gut. Ja. Darf ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.